1 Live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, mit Klaus 4 und einer Show, in der ich persönlich eine ganze Reihe von Highlights sehe. Das ist natürlich vorab hier ganz subjektiv gesagt. Genius aus England ist ein Typ, um den wir uns heute hier dringend werden kümmern müssen. Auch das neue Album von Franz Ferdinand habe ich mal mitgebracht, weil es mir recht gut gefällt. Und darüber hinaus, glaube ich, werden wir hier ganz gut klarkommen. Der erste Titel heute ergibt sich gewissermaßen aus dem zweiten, der dann nämlich heißt One for the Heads Who Remember, also einer für diejenigen unter euch, die sich noch erinnern. Hier ist Back in the Days, die Horsepower Production. We'll be right back. 1 Live 4. Bisherige Aufnahmen sahen den britischen Producer Genius, den wir hier im Hintergrund hören, zumeist im Spannungsfeld zwischen Grime und Dubstep-Tracks. Jetzt gibt es ein neues Doppelvinyl von ihm, das heißt Volumes Doppelpunkt One. Und darauf driftet Genius auf, wie ich finde, geniale Art und Weise in sehr eigengetaktete House-Tracks, wie zum Beispiel diesen hier, As I, zusammen mit KTB. Aber das ist aus meiner Sicht nur die zweitbeste Nummer. Die allerbeste habe ich mir für die Zeit nach 23 Uhr aufgespart. Ein absolut skelettierter, fast schon Beilefunk-artiger Track, den ich dann aus dieser Volumes One EP von Genius spielen möchte. Davor haben wir Scream gehört, One for the Heads Who Remember, also einen für die Leute, die sich noch an alte Garage-Sachen erinnern, und genau damit war es auch losgegangen, nämlich mit der Horsepower Productions und Gorgon Sound. Hier kommt aus dem Norden Englands das Duo Vibe Corner. We'll be right back. We'll be right back. 1 Live 4, zwei Tracks, in denen man sich aus meiner Sicht großartig verlieren kann. Dieser hier stammt von Chris Koda, heißt Heading North und findet sich auf der hier auch jetzt schon mehrfach vorgestellten Doppel-CD-Compilation, präsentiert von Markus Intellex, DAT Music 2, also die zweite Folge, auf der es innerhalb der 22, 23 Tracks etwa etliche gibt, die neue Formeln innerhalb des Drum and Bass suchen, die sehr experimentell zu Werke gehen. Auch hier bei Heading North ist das vielleicht zu spüren. Ein Track auf der DAT Music 2, bei dem ich mir wirklich die Zähne ausbeiße, stammt von dem englischen Duo Instrumental, die ich entsprechend eben mal mit einem anderen Titel gespielt habe, der soeben erschienen ist. Futurist heißt der, und Instrumental sind in der Tat zu sogenannten Futuristen zu zählen, mit einigen ihrer Beiträge. Eben, das war ein sehr intensiv, kann man das sagen, Bongo-Ider, perkussiver Track, den wir gehört haben, Futurist, eine Maxi, die sie sich teilen mit Breakage. Im Übrigen waren Instrumental nach meiner Erinnerung auch die einzigen, denen erlaubt war, im letzten Jahr ihre Hände mit am D-Bridge-Album zu haben. Vor Instrumental habe ich Vibe Corner hier nur ganz kurz als Namen in den Raum geschmissen. Wunderschönes, tiefes Hausstück, Long Time Gun heißt es, aus der Long Time Gun EP. Die beiden haben zum ersten Mal hier eine Platte gemacht und legen die damit hier auch vor. Matt Playford ist schon etwas länger im Geschäft. Der hat den Longtime Gun-Titel, den ich eben gespielt habe, remixed. Vibe Corner, Instrumental, Chris Koda. Und wenn ich nochmal an den Start der Sendung zurückgehen kann, als das hier mit Tempa-Musik, mit dem Sound des Londoner Tempa-Labels losging, das war ja im Grunde das Label, das zunächst mit dubbigen Garage-Titeln startete, so um die Jahrtausendwende etwa herum, und das dann im Grunde die Bahn bereitete für das, was wir heute als Dubstep kennen. Ich finde den Verlauf dieses Labels ausgesprochen ungewöhnlich, denn wenn man glaubt, das wurde immer erfolgreicher und immer mehr Leute strömten da auf die Fast-Forward-Partys, die das Label gemacht hat, dann kann man das so, glaube ich, nicht sagen. Am Anfang hat Tempa eine ganze Reihe von Maxis in kurzen Zeitabständen rausgeworfen. Dann wurde es aber ruhiger. Ich glaube, die Popularitätskurve ging doch ein bisschen nach unten. Die Zeitabstände zwischen den einzelnen Maxi-Veröffentlichungen wurden lang und länger. Und dann kam mit Tempa 13, es war die 13. Veröffentlichung, der entscheidende Wurf. Und der kam von Scream, den wir eben auch gehört haben, mit seinem Titel Midnight Request Line, der dann gewissermaßen einer der ganz zentralen Schüsse, Startschüsse für die Dubstep-Musik gewesen ist. Nun bringt Tempa wieder in kürzeren Zeitabständen die Sachen raus, das liegt ja auf der Hand. Unter anderem gibt es eine Reihe Tempa All-Stars, die als Mehrfach-Vinyl erscheint. Die fünfte Folge jetzt als Zweifach-Vinyl, da sind wieder eine ganze Reihe hochkarätiger Leute zusammengekommen. Pinch ist dabei, der schon erwähnte und auch gespielte Scream, und natürlich auch unser Mann und unser Freund aus Bukarest, TRG. 1 Live 4, der Philadelphia Alt- und Großmeister Josh Wink bringt jetzt in den nächsten Tagen sein lange erwartetes neues Album heraus. When a Banana Was Just a Banana, so heißt es. Und zu Beginn des Albums kommen die Tracks vielleicht, die ersten zwei, drei, ein bisschen paranoid, suchend, verdreht, twisted daher, so als gelte es, die richtigen Einstellungen zu finden, die richtigen Sounds, um dann anzusetzen, wirklich zum wunderbaren Flug durch die Nacht zu Tracks, zu denen man tanzen möchte, wirklich bis in den frühen Morgen hinein, so wie das hier der Fall ist bei Just Right, einem der Titel auf dem neuen Josh Wink Album, das ich ganz, ganz große Klasse finde. Ich sehe, wir können noch einen Titel spielen bis zu den Infos und dann geht's hier weiter mit 1 Live 4, der kommt von Rex the Dog, heißt Bablicious und kommt hier im Zoo Brazil Remix. We'll be right back. 1 Live. 4. Okay, ich möchte mit den ersten beiden Tracks, die beide aus den 90er Jahren kommen, ein neues Album ansteuern von einem Mann, der aus der neueren englischen Elektromusik nicht wegzudenken ist. Wenn man diesen Begriff neuere englische Elektromusik mal so fasst, dass man die 90er Jahre, und das kann man getrost tun, mit einbezieht. Sein Name ist Mark Pritchard, der eben seit den 90er Jahren unter wirklich einer ganzen Reihe von Pseudonymen zum Teil wirklich hochklassige Platten veröffentlicht hat. Sei es als Troubleman, sei es, wie wir ihn gleich hören werden, als Harmonic 313 oder sei es auch als Jedi Knight. Die Jedi Knights haben, ich weiß gar nicht, ob Pritchard der einzige dieser Crew war, in den 90er Jahren ein wirklich überragendes Elektroalbum gemacht mit sehr soften Momenten, aber auch sehr bissig und kräftig geraten. Dieses Album hieß und heißt New School Science, und mit diesem Album soll es zunächst losgehen. Jedi Knights, Mark Pritchard, hier mit dem Titel Afterlife aus dem New School Science Album Back in the 90s. Right next to the basketball court. Oh shit, come here. Turn the light down. Come here. Yeah, son, I'm gonna hit that dick right now. Hold on, I'm gonna hit him out the window, son. I'm gonna hit that nigga right out the motherfucking window. Hold on. I'm gonna hit this nigga out the window, son. Shit, don't throw it up. Yeah, nigga. Give me. Fucker. What? All three. UBC, sip lime or Cartier. Heavy on the wrist. You blink, my ice ring. Drama we bring. Yeah, that's a small thing. G-O-D, ball with all three. UBC, sip lime or Cartier. Heavy on the wrist. Alright now, pay attention to the crime rhyme with Zini P. Keeping you niggas in perspective. Mar, representative. Call me the specialist, professional, professor at this rap science up in the laboratory. That's why you small rhyme for me. Storeboard rap ain't shit, my category. It's that alpha insane man who strike back. I draw first blood, it's over with in that stack. You wanna square off the scene, slice that cat. Get splashed from back of your head to ass crack. You're searching for signs to the end. Well, I am that which bring apocalypse to this game called rap. Not a game, but quite serious. And yo, in fact, You'll be running for dear life, so far you might fall off the mat. Fucking with P, you need the gat. At least you had an opportunity to bust back. Fresh out the motherfucker, pack a red world premiere. Shook individuals, bounce with blind fear. Scared to death, niggas fold to their worst fear. Horror tales and braille with vision impaired. You looking for P, well, you can find them everywhere. In a project near you, I'll be right there. I was brought up and taught to have no fear. Live wire niggas, they behind me in the red. Cowardly hearts, step aside, stand clear. My bloodthirsty niggas got their eyes on you. QBC, line Bacardi, guard, far from par three. On some hashies, embassy suite, crash party. Yo, it's a G-O-D. Fall apart three, QBC, sip line with Carti. Heavy on the wrist, cube link, my ice ring. Time we bring, yo, that's a small thing. It's the G-O-D, fall apart three, QBC, sip line with Carti. Heavy on the wrist, cube link, my ice ring. Time we bring, yo, that's a small thing. Yeah, yo, line with Carti, getting bent, crash the party. Handle B.I., bringing it to anybody. Physical damage, crowd control, handle cannons. Hitting you with, leaving your bloodstream contaminated. Why you acting out of character, we observing. Filling them down so hard, I know we felt it coming at them. Hennessy raps, you like the phantom. Running you up out of the spot in which you're standing. Never second guess a cat who hold gas. Conceal, but easily reveal the vast. Body casting raps, you get your back snapped in half a seven. Impossible pain beyond measure. Shiesty living brought him to his last prayer. Life changed around quick to one stare. Face full of fear, conquering your ice grill. Drowsiness, putting to sleep like NyQuil. Giving an overdose of this rap potent. Potentially dangerous, fatally left open for the vultures. Scavengers, that's EMS, funeral homes. Anticipating your death, that's the dead truth. Checking them all, you find proof enough to make you think and stop before your ship sink to the bottom. Like I believe them all but spot them. You know the routine, face up before I shot. Cause it's the G-O-D, fall apart three, QBC, sip line McCarty. Heavy on the wrist, cube link, my ice ring. Drama we bring, yeah, that's a small thing. G-O-D, fall apart three, QBC, sip line McCarty. Heavy on the wrist, cube link, my ice ring. Drama we bring, yo, that's a small thing. It's the G-O-D, fall apart three, QBC, sip line McCarty. Heavy on the wrist, cube link, my ice ring. Drama we bring, yo, that's a small thing. G-O-D, fall apart three, QBC, sip line McCarty. Heavy on the wrist, cube link, my ice ring. Drama we bring, yo, that's a small thing. Small thing. What?

Ganz kurz zwischendurch, 1 Live 4, um es mit den alten, ehemaligen Münchner Goetheplatz-Rockern Main Concept zu sagen, coole Scheiße, das ist einmal mehr Nightmares on Wax mit einer neuen EP, voll mit klasse Remixen, da Feeling hier ist ein Track daraus, Nightmares on Wax. Es kommt gleich Nima Gorgi, ein Iraner, der mittlerweile in Dänemark, in Kopenhagen lebt, auf Kindisch eine neue EP veröffentlicht hat, mit sehr minimalem, angenehmem, wie ich finde, Hausgeklöppel, wenn man so will. Hop Hop ist der Titeltrack von Nima Gorgi, den wir jetzt in 2-3 Sekunden hören werden. Da ist er schon. We'll be right back. Ladies and Gentlemen, wir sind hier bei 1 Live 4, eben der Iraner aus Kopenhagen, Nima Gorgi mit Hop Hop. Und ich bin sehr glücklich, hier wirklich mal sagen zu können, als bestenfalls mittelmäßiger DJ, nahtlos ging es dann weiter mit dem Stolz der Nacht. Und das ist Genius mit diesem Titel, der jetzt langsam hier ausfadet, den ich unfassbar gut finde. Für mich ist das der beste Floor-Titel hier und jetzt. Und da würde ich auch mit jedem notfalls tagelang drüber diskutieren wollen. Ich würde nicht locker lassen. Es gibt einen, der vor Jahren schon gesagt hat, oben in Tottenham, da spielen sie so neues Funky-House-Zeug. Einmal mehr hat er sich als guter Prophet erwiesen. Es ist Martin Clark, der Londoner Tausendsasser, Journalist, der alle kennt und der im letzten Jahr als Black Dawn dieses großartige Album veröffentlicht hat. Das ist ganz eigen getakteter Funky House Sound, den wir hier von Genius hören. Ein Terrain, das ich so von ihm und bei anderen kaum gehört habe. Ich habe es zu Beginn der Sendung als fast schon skelettierte Form von auch Beilefunk-Einflüssen bezeichnet. Ein überragender Titel. Am liebsten würde ich ihn komplett Rewind-mäßig jetzt zurückdrehen und nochmal spielen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich mit meiner Begeisterung hier wirklich alle anderen, die gerade zuhören, auch treffe. Machen wir einfach weiter mit einem Titel, der mir ausgesprochen gut gefällt. Ich habe ihn auf dem neuen Album von Matthias Schaffhäuser gefunden. Das Album heißt Unequal Equality und Matthias Schaffhäuser lässt sich hier nahezu ausnahmslos mit Freunden ein. Per Internet wurden die Tracks hin und her geworfen. Zu seinen Freunden zählt auf diesem Album Benjamin Brunn, Markus Gündner aus Regensburg, dessen Tracks mit Regensburger Domglocken ja unter anderem auch schon der Papst gehört haben soll, aus Schottland Alex Smoke und hier ein Mann oder eine Frau, mir nicht bekannt, Lucy. Matthias Schaffhäuser zusammen mit Lucy, My Old Man. 1 Live 4, Matthias Schaffhäuser. Am Donnerstag, also vor 3 Tagen, startete in Berlin der Club Transmediale zum insgesamt 10. Mal. Club Transmediale ist auch ein elektronisches Musikfestival, das in diesem Jahr zum zehnten Mal stattfindet, über eine ganze Reihe von Tagen geht, bis insgesamt zum nächsten Sonntag, den 1. Februar. Und das den nach wie vor großen Vorteil hat, dass ein Großteil der Veranstaltung an einem Ort stattfindet, nämlich im Berliner Club Maria am Ostbahnhof, der im Übrigen auch wirklich sehr, sehr schön groß ist, so dass man nicht Angst haben muss, dass da die Kapazität bei 200 schon erschöpft ist und man ohne Karte vergebens draußen rumhängt. Einige Veranstaltungen sind schon gelaufen. Die Veranstalter haben mir, wie bisher in allen Jahren, eine CD geschickt, von der ich einige Sachen spielen kann, was die Programmpunkte betrifft. Ich möchte aber, bevor ich das tue, mit einem Artist, der mir bisher auch nicht bekannt war, auf eine Party vielleicht insbesondere hinweisen, die die Partyfreaks, die Reisenden, die Unsteten unter euch, die Lebenslustigen vielleicht animieren könnte, einen Berlin-Trip zu wagen. Achtung! Am kommenden Samstag, das ist der 31. Januar, gastieren im Club Maria am Ostbahnhof ab 23 Uhr Bass Clef aus England, Pole aus Deutschland, das englische Urgestein Zed Bias, dann Benga und Scream und zu guter Letzt auch unser Mann Perverlist. Das alles in einer Veranstaltung. Und mir neu ist der Artist, den ich jetzt spiele, ein Duo aus Frankreich, das seine Musik Emotronic nennt. Der Track, den ich hier vorliegen habe, mir zugestellt von den Club Transmediale Machern, gefällt mir ausgesprochen gut. Es ist Tom Select, hier ist Disco Dean. We'll be right back. 1-3-4, dieser... Sorry, bin ich geneigt zu sagen. Dieser Track, gerade gehört, stammt von dem New Yorker Telepath. Bisher relativ unbekannt, im letzten Jahr erschienen 2-3 Maxis, habe ich gelesen. Ich selber konnte sie nicht hören, die hoch gelobt worden sind. Jetzt erscheint in den nächsten Tagen das Album, das heißt Dance Mother. Der gerade gehörte Titel nimmt sich für sich vielleicht als harmloser ein weiterer Elektropop-Song aus, aber die Palette, die Facetten des Albums sind so zahlreich und interessant, dass man hier von einem echten Mittel- bis Schwergewicht sprechen muss, was da an Tracks drauf ist. Ich habe noch nicht alles hören können, bin mir aber ziemlich sicher, dass wir Telepath hier nicht zum letzten Mal gehört haben. Das dritte Album von Franz Ferdinand. Bald kommt dann irgendwann das 4., 5., 6., 7. Und wären sie ihrem bisherigen Stil treu geblieben, wären sie dann irgendwann diese Indie-Gitarrenband aus Schottland. Wie heißen die nochmal? Dafür sind Franz Ferdinand viel zu jung, zu neugierig, zu experimentierverliebt und deshalb schlägt ihr neues Album deutlich discoidere, elektronischere Klänge an. Und überdies gibt es einige Tracks, die auch in ihrem Verhalten Franz Ferdinand ganz anders zeigen, nämlich sie loten aus, sie improvisieren, sie wagen so etwas wie eine Session, mal gucken, was passiert. Und dieser Improvisationscharakter war ja den bisherigen, wenn auch stark verkurften Songs, die aber doch immer eng gefasst waren, eigentlich fremd. Und das ist das, was ich an diesem Album wirklich liebe. Und der Königstitel für mich ist gewissermaßen Track 10, Lucid Dreams, den wir in voller Länge hören. Hier ist er. I'm gonna give my aimless love, my angry heart, my desire. I walk with his wings. Live. Info mit Silke Janssen um 0 Uhr. Trauermarsch nach Amoklauf in Belgien. Kein Strom nach Sturm in Frankreich. Und das Wetter erst Nebel, dann Sonne. Der mutmaßliche Amokläufer aus Belgien soll morgen von Ärzten untersucht werden. Eine belgische Nachrichtenagentur berichtet, dass der 20-Jährige seit seiner Verhaftung nicht mehr isst und trinkt. Im Gefängnis in Brügge wird er künstlich ernährt. Der Mann hatte am Freitag in einer Kita in Dendermonde zwei Kinder und eine Erzieherin erstochen. Zum Gedenken an die Opfer zogen heute 7000 Menschen in einem Trauermarsch durch die belgische Kleinstadt. In Frankreich haben hunderttausende Menschen immer noch keinen Strom. Ein schwerer Sturm hatte gestern im Süden des Landes etliche Strommasten umgerissen. Mehr als 1000 Elektriker haben heute versucht, die Leitungen zu reparieren. Viele umgestürzte Masten sind aber offenbar schwer zu erreichen. Wegen des Unwetters kamen in Frankreich und Spanien insgesamt 20 Menschen ums Leben. Die Außenminister der EU beraten seit heute Abend über die Krise zwischen Israel und Palästinensern. Bei den Gesprächen sind auch die Außenminister von Israels Nachbarstaaten dabei. Aus Brüssel berichtet Michael Becker. Die Hamas ist nicht vertreten, mit ihr spricht die EU nicht. Sie steht nach wie vor auf der EU-Liste der Terrororganisationen. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier forderte, die Grenzübergänge so schnell wie möglich zu öffnen. Die EU hat angeboten, bei der Kontrolle der Grenze zwischen Ägypten und dem Gazastreifen zu helfen, sowohl mit Beobachtern als auch mit technischer Ausrüstung. Auch Kriegsschiffe hat die EU angeboten. Das Ziel ist, den Waffenschmuggel in den Gazastreifen zu unterbinden. In Island hat ein Mitglied der Regierung Konsequenzen aus der Finanzkrise gezogen. Wirtschaftsminister Sigurdsson hat seinen Rücktritt erklärt. Vor knapp 3 Monaten war Island knapp an einer Staatspleite vorbeigerutscht. Die 3 größten Banken hatten riesige Auslandskredite aufgenommen. Mit der Finanzkrise gingen sie pleite. In den letzten Monaten gab es immer wieder Proteste der Bevölkerung. Islands Regierung hat inzwischen Neuwahlen angekündigt. 1 Live. Sektorwetter. Die Nacht ist klar, aber zum Teil frostig. In Ostwestfalen kann es neblig und auch glatt sein. Morgen früh liegt dann über dem Hochsauerland Ostwestfalen und der Eifel noch ein Nebelschleier. Später wird's aber da, wie auch sonst überall, schön sonnig. In Siegen dazu 4 Grad, in Königswinter bis 5 und in Gelsenkirchen höchstens 6 Grad. Am Dienstag noch mehr Nebel, sonnig bleibt's nur am Rhein. Stauschau. Es ist alles frei. Eins live. 4. Okay, ich möchte weitermachen mit einem kleinen Label aus Heidelberg, das sich noch den Luxus leistet, hin und wieder so etwas wie eine Original 7-Inch-Single herauszubringen. Dieses Label heißt Rubaiyat und ist hier auch schon des Öfteren gelaufen, insbesondere zuletzt mit Musik des amerikanischen Tech-Hip-Hop-Duos Blacktronics. Jetzt erscheint auf Rubaiyat eine sogenannte Split-Single. Auf der einen Seite begegnet uns die Formation Renegade Sound Machine, bei der tatsächlich ein ehemaliges Mitglied der britischen Formation Renegade Soundwave mitmacht. Die Rückseite klingt wie ein liegen gebliebener New Wave-Schatz aus irgendwo Anfang der 80er Jahre und stammt von einer Formation namens Film 2. Film 2 sind im Grunde nicht mehr als der Produzent und Musiker Renaud Schubert aus Berlin und die französische Schauspielerin Betty Lagachette, die sich im Text, man wird das glaube ich ganz gut hören können, Gedanken macht über die, über ihre Großstadt, über Verluste von Erinnerungen, von Identität. Der Titel heißt entsprechend Big City Heart. Hier sind Film 2. Pride. identity. Big city lost authenticity. Big city lost your memory. Big city lost your fantasy. Big city heart. Of moving uptown. on your credit card. An endless parade of lawyers and finance. Plenty of time with nothing to do. that. These anchormen knew what confused with tall tales to speak with no clue. I speak with razor tongue and pristine vision. You cling it to a past that perhaps left you screaming. Long before heaven, I never knew. Don't know who holds from the strings. Never seen a grown man with cherry blooms. No return to dark skin. Let the ride sink, sink. Better man wins when he acts melanin. The best man hung from the strongest oak limb. Strongest man brick tree like a young twig. Wishing some melodies like a young slip. Forgot that these flavors is why we all live. 2012, baby, we just beginning. Mind as we built this sky straight, your fate's dimming. Hide your eyes and children, down and wrong buildings. Slice next to 10 to 9, this new build. 2012, baby, we just beginning. Mind as we built this sky straight, your fate's dimming. Hide your eyes and children, those that keep building. For my ignorance to fall off this grid. Breath got me living, no sleep for the wicked. Lullabies for timid, fuck them good riddance. With the kids rocking feelings, their heads with bells messes. This age got me restless, rage resurrected. Pressure lands to use the methods, war fester. Fists impressions, they're speaking in sections. Structures and weapons, shells they left breathless. Violence ain't senseless, the words said we're making. Drink grace fermented, the spark insurrections. Feed off this tension, riots remember. Resulting learned lessons, form precise sentence. Lies change directions, like now we life senses. Engage eternal, we struggle with peril. Perhaps we all gutter, but your God is my death. 2012 ain't the end, we just beginning. Mind with this rebuilt, the sky straight, your fate's dimming. Hide your eyes and children, we down and burn buildings. Slice next to 10 to 9, this the build. 2012 ain't the end, we just beginning. Mind with this rebuilt, the sky straight, your fate's dimming. Hide your eyes and children, we down and burn buildings. Slice next to 10 to 9, this the build. 2012 ain't the end, we just beginning. Mind with this rebuilt, the sky straight, your fate's dimming. Hide your eyes and children, we down and burn buildings. Slice next to 10 to 9, this the build. Live 4, ganz kurzer Break hier, nachdem wir gehört haben in der Reihenfolge. Zunächst dieses wunderhübsche Projekt Film 2, danach dann ein Rückgriff meinerseits auf einen Track und eine Band, die ich letztens hier in Zusammenhang mit Animal Collective einfach mal angesprochen habe, weil Textzeilen in dem eben gehörten Track What Use mich im Grunde, seit ich denken kann, begleiten. Give me new noise, neue Geräusche, neues Spielzeug. Die Rede ist von Tuxedo Moon, die wir aus dem Jahr 1979 mit besagtem Titel What Use gehört haben, der sich im Übrigen auf dem damaligen Album Half Mute befindet. Dann sind wir ein bisschen weiter geklettert in die Mitte etwa der 80er Jahre und eine sehr eigene Version amerikanischer Punkmusik jener Zeit, ein düsterer Maschinenpunk, wenn man so will, von der damaligen Band Big Black aus ihrem Atomizer-Album, der Titel Bad Houses. Big Black, zur Erinnerung, der Kopf der Band war Steve Albini, der später berühmt wurde durch Produktionen nicht zuletzt mit Nirvana, mit PJ Harvey, mit vielen, vielen anderen mehr. Nach Big Black, jetzt gerade verklungen, und ich habe Big Black gespielt, weil mich dieser oft so tonlose, morbide Rap auf dem neuen Dialek-Album, von mir häufig fälschlicherweise Dalek ausgesprochen, so ein bisschen an Big Black erinnert. Wir haben entsprechend das neue Dialek-Album gehört, Gutter Tactics heißt es, erscheint in dieser Woche und hat sehr finstere, morbide Momente, die aber auch so etwas wie Glanz abwerfen. Ein Album, das mir ausgesprochen gut gefällt, Gutter Tactics heißt es, 2012, der Titel, den ich gespielt habe, von Dialek, von mir häufig Dalek genannt und mir bekannt geworden durch einen Mann, Funky Bassbeton. Damals waren wir alle zusammen bei uns zu Hause, haben mit der ganzen Dialect-Crew, mit Funky Bassbeton und weiteren ein richtig schönes Abendessen gehabt, einen Abend, den ich nie vergessen werde. Es gab Grünkohl mit Würstchen und das hat den der amerikanischen Crew von Dialect ausgezeichnet geschmeckt. Das weiß ich noch sehr gut. Also besagter Funky Bassbeton, den ich jetzt gerade erwähnt habe, der spielt seinerseits am nächsten Samstag mit einigen seiner Spießgesellen in Köln in der Werkstatt unter dem Banner And the Beat Goes On. 31. Januar, 20 Uhr geht's los, Werkstatt Funky Bassbeton und andere Beat- und Breaks-Freaks aus Köln, die mit dabei sind. Und ich möchte auch mit einer Kölner Formation weitermachen. Es gibt neue Musik von Urlaub in Polen. Das hier wieder mal so ein echtes Krautrock-Monster, das sie da produziert haben. Theodore Flames ist die Single zum später im Februar erscheinenden Album Liquid. Hier sind Urlaub in Polen. We'll be right back. I'm over here. We'll be right back.

1 Live 4. Ich habe, nachdem ich zuletzt hier Urlaub in Polen angekündigt hatte, im Anschluss daran eine ganze Latte von Tracks gespielt, die ich verbal hier nicht brechen wollte. Deshalb melde ich mich nach längerer Schweigezeit einfach mal wieder und will doch versuchen, die Titel zumindest namentlich hier zu nennen. Das war nach Urlaub in Polen dieser Überspace-House-Titel von Appleblim und Perverlist, den wir damit heute hier dann auch ins Spiel gebracht haben. Er gehört zu der Latte von Dubstep-Artists, die am kommenden Samstag auf der Transmediale in Berlin im Maria am Ostbahnhof gastieren werden. Die beiden mit dem Titel Over Here im Brendenmöller Remix. Danach kam Perverlist Solo mit Klang, Click, Every Trip. Das ist diese Maxi, die ich jetzt seit Wochen wahlweise mit der A- oder B-Seite spiele, mit dem Reggae-Stepper auf der anderen Seite, die ich so überragend finde. Danach ein in hellen Farben verspielter herkommender Titel von dem Neuberliner Scuba. Tense hieß der Titel. Dann bin ich nochmal rübergegangen auf die Tempa Allstars, die ich im früheren Stadium der heutigen Sendung schon mal mit einem anderen Titel von TRG vorgestellt hatte. Seven war der Artist mit einem kräftigen Track namens Siren. Dann tief Luft holen und Dubstep als das, was es ursprünglich mal war, dieses tiefe sich zurücklehnen, das kann kaum jemand besser als Cyrus, den wir mit Lost Souls dann gehört haben. Und abgeschlossen wurde die Reihe dieser Tracks gerade verklungen mit Gagarin, dem Elektroniker, der sich auf seinem neuen Album Adaptogen in wirklich wunderschönen, ambienten Freestyle, Breakbeat, Breakcore, wenn man sogar so will, Klängen ergibt, kann man das sagen, oder sich hingibt oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist das ein wunderschönes, entspannendes Album. Jetzt schaue ich auf die Uhr und sehe, das Animal Collective können wir in weiten Teilen noch schaffen mit dem Titel My Girls vom neuen Album. Und ich darf mich bei dieser Gelegenheit bei dir und euch bedanken für deine, eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch allen eine angenehme, friedliche, vor allen Dingen natürlich gesunde Woche und würde mich freuen, wenn wir uns gegebenenfalls am nächsten Sonntag hier wiederhören könnten. Mein Name ist Klaus Vier. Alles Liebe, alles Gute, ciao.